Dreh dich nochmal um und schau zurück. Lass das Jahr an dir vorbeigehen, Stück für Stück. Freu dich über gute Stunden, danke auch für all die Wunden, die der eine oder andere Tag dir schlug. Und vergiss nicht, dass dein Leben nahe ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jeden Tag. Danke Gott dafür an jeden Tag. Manchmal drücken Sorgen uns ganz schwer und sie lassen uns dann keine Ruhe mehr. Auch von diesem will Gott lösen, will uns schützen vor dem Bösen. Denn dies alles selber schaffen kannst du nie. Und vergiss nicht, dass dein Leben nahe ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jeden Tag. Danke Gott dafür an jeden Tag. Hat seinen Sohn für uns gesandt, hat aus Liebe sich zu uns Sündern bekannt, will die Schuld uns ganz vergeben, bietet uns das ewige Leben. Glaube nicht, dass du dich selber retten kannst, und vergiss nicht, dass dein Leben nahe ist, dass du nur von Gott abhängig bist. Für dich ist er arm geworden, für dich ist er auch gestorben. Danke Gott dafür an jedem Tag. Danke Gott dafür an jedem Tag.